sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich, Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im August wollen wir beginnen mit dem Staatstrojaner, ehe wir zum Hau-ab-Gesetz, wie Pro-Asyl sagt, der Staat sagt zum Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Dieses Gesetz ist am 29. Juli in Kraft getreten. Wir wollen euch etwas dieses Gesetz vorstellen. Dann schauen wir an die Südgrenze der Festung Europa. Hier treibt Italien mit der Kooperation mit einer der drei selbsternannten Regierungen von Libyen ja, die Abschottungspolitik der Festung Europa voran. Und hierzu haben wir zwei Artikel. Einmal ein Artikel, der den Kodex, den Boote, die Flüchtlinge retten, im Mittelmeer unterschreiben sollen und ein Gutachten hierzu und des Weiteren einen Aufruf, dass das Boot der Organisation Jugend rettet, Juventa, freigelassen werden soll und seine Aufgabe, nämlich Menschen zu retten, wieder wahrnehmen kann. Und abschließend schauen wir in die BRD zurück und zwar schauen wir zum NSU-Prozess in München. Hier gab es eine Pressemitteilung der Nebenklageanwältin vom 1. August und wir schauen zum NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag und zum Abschlussbericht. Unser erster Artikel stammt von Netzpolitik.org. Dieses ist eine Homepage, die unter anderem den NSA-Untersuchungsausschuss beobachtet hat und auch immer wieder unter Verschluss gehaltene Dokumente veröffentlicht hat. Und Netzpolitik.org wird am 1. September auch den 13. Geburtstag mit einem eintägigen Kongress in Berlin feiern. Und von dieser Seite Netzpolitik.org haben wir einen Artikel übernommen, und zwar Staatstrojaner, Kritik des Bundesrates an der weitgehenden Erlaubnis zum staatlichen Hacken. Und dieser Artikel ist vom 5.7. Der Bundesrat thematisiert am Freitag Staatstrojaner. Die gesetzliche Erlaubnis zum staatlichen Hacken stößt dort auf Kritik. Nicht nur die enormen Grundrechtseingriffe werden bemängelt, sondern auch die Tricks beim Eilverfahren im Gesetzgebungsprozess. Wegen der Gefahren für die IT-Sicherheit fordert der Ausschuss für Verbraucherschutz die Einrichtung eines Vermittlungsausschusses. Am Freitag steht der Staatstrojaner wieder auf der Tagesordnung, diesmal im Bundesrat. Das Staatstrojaner-Gesetz, das der Bundestag beschlossen hat, erntet dort deutliche Kritik. Das geht aus einer Drucksache der Länderkammer hervor. Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz bemängelt die tiefgehenden Grundrechtseingriffe und befürchtet negative Auswirkungen für die IT-Sicherheit, wenn das staatliche Hacken, wie im Gesetz vorgesehen, umgesetzt wird. Er regt eine Entschließung des Bundesrats zur Einberufung eines Vermittlungsausschusses an. Der federführende Rechtsausschuss hat hingegen keine Einwände. Der Staatstrojaner ist eine Spionagesoftware, die heimlich Inhalte von einem infiltrierten Computer oder Mobiltelefon an Ermittlungsbehörden ausleiten kann. Dazu gehören beispielsweise Tonaufzeichnungen, Screenshots von laufenden Programmen oder Nachrichten aus Chats oder SMS. In der aktuellen Diskussion wird als Beispiel meist WhatsApp angeführt. In dem Gesetz ist aber keine Beschränkung auf bestimmte Anwendungen enthalten. Staatlicherseits soll durch das Gesetz auch das heimliche Durchsuchen eines gesamten Computers oder Telefons erlaubt sein, die sogenannte Online-Durchsuchung. Der Bundestag hatte am 22. Juni eine Änderung der Strafprozessordnung verabschiedet. Sie soll die neue Rechtsgrundlage für beide Arten von Staatstrojaner bilden, die heimliche Online-Durchsuchung und die Quellen-Telekommunikationsüberwachung. die sich auf laufende Kommunikation beschränken soll. Das Hacken via Quellenkommunikationsüberwachung wird darin besonders stark ausgeweitet und umfasst künftig den gesamten Strafenkatalog des § 100a Abschnitt 2 Strafprozessordnung. Das stellt eine ganz erhebliche Zunahme der Erlaubnis zum staatlichen Hacken dar. Diese weitgehende Erlaubnis für staatliche Trojaner war mit einem Trick im Eilverfahren in das Gesetzgebungsverfahren geschmuggelt worden. Denn der erweiterte Einsatz von Staatstrojanern wurde in einem Gesetzentwurf eingeschleust, in dem es um die praxistauglichere Gestaltung des Strafverfahrens ging. Deswegen blieb ausgesprochen wenig Zeit für Analysen und Stellungnahmen. Kaum ein verantwortlicher Politiker mochte sich für dieses Vorgehen rechtfertigen. Auch nach der Verabschiedung im Bundestag blieben Politiker wie Justizminister Heiko Maas und weitere Abgeordnete zum Staatstrojaner sehr wortkarg, wie Extra 3 herausfand. Die Kritik am Gesetz war dafür umso lauter, insbesondere wegen der Intensität des Grundrechtseingriffes. Der Bundesrat war am Gesetzgebungsverfahren nicht beteiligt, daher mahnt der Verbraucherausschuss nun Änderungen im Sinne der Verbraucher an. Dem Bundesrat war es nicht möglich, sich im Rahmen der Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zu positionieren. Das Gesetz bedarf jedoch zum Schutz der Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher einer entsprechenden Änderung. Dass die Bundesländer nicht beteiligt wurden, nachdem der Staatstrojaner heimlich in den Gesetzentwurf geschleust worden war, erntet auch grundsätzliche Kritik, denn damit ist etwas völlig Neues im Gesetz geregelt worden. Der Bundesrat stellt fest, dass das Gesetz im Rahmen der Beratung im Deutschen Bundestag um die weiteren Regelungsbereiche der Online-Durchsuchung und Quellentelekommunikationsüberwachung ergänzt worden ist, die weit über den ursprünglichen Wesensgehalt des Gesetzes hinausgehen. Eine umfassende Beteiligung der Länder zu diesen Regelungsbereichen hat nicht stattgefunden. In der vorgeschlagenen Entschließung wird explizit bedauert, dass sich der Bundesrat nicht mit einer Stellungnahme zum Gesetzentwurf positionieren konnte. Bei einer Regelung dieser Tragweite, Eingriffstiefe und Auswirkungen auf die Praxis sowie den Kernbereich privater Lebensgestaltung wäre dies jedoch angemessen gewesen. Es geht aber nicht nur um Verfahrenstricks, um die Grundrechte und das Eindringen in die höchstpersönliche Sphäre der Betroffenen mit zu geringen rechtlichen Schutzvorkehrungen. Der Verbraucherausschuss sieht in dem Gesetz auch einen gefährlichen Anreiz für die Ermittlungsbehörden, explizit gegen Maßnahmen zur Sicherung von IT-Systemen zu arbeiten, um informationstechnische Systeme von Zielpersonen zu infiltrieren. Damit würden sie die IT-Sicherheit schwächen, und zwar weltweit. Vor diesem Interessenskonflikt warnt der Ausschuss in deutlichen Worten. Die kalkulierte IT-Unsicherheit erscheint insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Cyberangriffe mithilfe des globalen Erpressungstrojaners WannaCry und damit einhergehenden Aufforderungen staatlicher Sicherheitsbehörden an Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen, die IT-Systeme besser zu sichern, zumindest widersprüchlich. In der vorgeschlagenen Entschließung heißt es zu den Risiken, die das Gesetz mit sich bringt, der Bundesrat sieht mit Sorge, dass die im Gesetz vorgesehene weite Befugnis zur Online-Durchsuchung und Quellentelekommunikationsüberwachung zu einer massiven Schwächung der IT-Sicherheitsinfrastruktur und damit auch zu einer Gefährdung der Nutzerinnen und Nutzer informationstechnischer Systeme beitragen kann. Denn wer qua Gesetz mit Spionagesoftware in Betriebssysteme von Computern und Mobiltelefonen einbricht, greift nicht nur in die Grundrechte der Betroffenen ein, sondern gefährdet die Nutzer aktiv und macht sie angreifbar für Dritte. Der vorgeschlagene Einsatz von Spähsoftware kann dazu führen, dass die für die Installation dieser Software notwendigen Schwachstellen auf den informationstechnischen Geräten von Verbraucherinnen und Verbrauchern auch von Kriminellen entdeckt und missbraucht werden können. Die Ausnutzung von bisher unbekannten Sicherheitslücken eines informationstechnischen Systems zum Einsatz von Überwachungsprogrammen kann erhebliche Sicherheitsinteressen der Verbraucherinnen und Verbraucher beeinträchtigen. Damit spricht sich der Verbraucherausschuss für eine stärkere Betonung der Sicherheitsinteressen aller Computernutzer aus. Argumentativ ist das bemerkenswert nah an einigen Sachverständigenaussagen, die im Rechtsausschuss des Bundestages vorgebracht wurden, und an der Stellungnahme des Chaos Computer Clubs, der die IT-Sicherheitsgefährdung durch die Staatstrojaner-Ausweitung hervorhob. Wer nun denkt, zum Glück kann der Bundesrat dem gefährlichen Gesetz am Freitag noch Einhalt gebieten, leider weicht die politische Realität mal wieder von vielleicht vorhandenen Wunschvorstellungen ab. Denn der federführende Rechtsausschuss sieht anders als der Verbraucherausschuss keinerlei Beanstandungen und möchte keinen Vermittlungsausschuss anrufen. Der Bundesrat wird den Staatstrojaner wegen der derzeitigen Mehrheiten wohl durchwinken. Update 7. Juli. Wie erwartet ist der Bundesrat der Empfehlung des Rechtsausschusses und nicht der Kritik des Verbraucherausschusses gefolgt und hat das Gesetz heute gebilligt. Vom Staatstrojaner kommen wir zum Hau-Ab-Gesetz, wie Pro-Asyl sagt, also zum Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Dieses ist am 29. Juli 2017 in Kraft getreten und es gibt so einen Informationsverbund Asyl und Migration zu finden online unter asyl.net. Und hier gibt es viele Gerichtsurteile zur Residenzpflicht, zu Aufenthaltsrecht, zu Asylbewerberleistungsgesetz, etc. Betrieben wird diese Seite von Amnesty, AWO, Caritas, Roten Kreuz, Diakonie, Paritätischen Pro-Asyl und anderen und ist Partner des UNHCR. Und dieses Gesetz zur Durchsetzung der Ausreisepflicht, dieser Artikel, den wir euch jetzt zu Gehör bringen, der ja, stellt dieses Gesetz vor und lasst uns erahnen, welche Überwachungsmaßnahmen auch die normalen Bürger in Zukunft treffen können oder werden und wie dringend es notwendig ist, eigentlich dieses Gesetz zu stoppen, wegzuklagen, etc. Aber hier erstmal die Erläuterung zum Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Das im Mai und Juni 2017 von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht ist heute im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Es tritt damit am 29. Juli 2017 in Kraft. Wir stellen hier die wichtigsten Änderungen vor. Das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht ist ein sogenanntes Artikelgesetz, durch das verschiedene Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes, des Asylgesetzes sowie weiterer Gesetze geändert werden. Nachfolgend gehen wir ohne Anspruch auf Vollständigkeit auf einige der wichtigsten Neuerungen des Gesetzes ein. Verpflichtung von Asylsuchenden zur Aushändigung von Datenträgern, inklusive Mobiltelefonen. Durch eine Änderung des § 15 und Schaffung eines neuen § 15a des Asylgesetzes werden Asylsuchende, die keine gültigen Pässe mit sich führen, verpflichtet, den Behörden auf Verlangen alle Datenträger, die für die Feststellung der Identität und Staatsangehörigkeit von Bedeutung sein können, auszuhändigen. Diese Formulierung zielt vor allem darauf ab, dass künftig die Daten von Mobiltelefonen von den Behörden ausgewertet werden können. Im Gesetzgebungsverfahren wurde diese Regelung vielfach kritisiert. So wurde darauf hingewiesen, dass die Regelung einen Generalverdacht gegen sämtliche Asylsuchende beinhalte, die damit mit Straftätern auf eine Stufe gestellt würden. Verpflichtung zum Aufenthalt in Aufnahmeeinrichtungen. Nach einem neu eingefügten Absatz können die Bundesländer künftig alle Asylsuchenden verpflichten, für bis zu 24 Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes zu bleiben. Dies gilt, solange das Verfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, läuft, sowie für den Fall der Ablehnung eines Asylantrags als offensichtlich unbegründet oder unzulässig. Zwar sieht der neu eingeführte Absatz vor, dass die Betroffenen aus der Aufnahmeeinrichtung zu entlassen sind, wenn die Entscheidung über den Asylantrag nicht kurzfristig erfolgen kann. Im Gesetzgebungsverfahren wurde aber unter anderem vom UNHCR kritisiert, dass diese Einschränkung schon in der Vergangenheit weitgehend leergelaufen ist und auch bei langen Wartezeiten auf die Entscheidung des BAMF häufig keine Entlassung aus der Aufnahmeeinrichtung erfolgte. Eine ähnliche Verpflichtung zum Aufenthalt in Erstaufnahmeeinrichtungen gab es zuvor nur für Asylsuchende aus sicheren Herkunftsstaaten, die für die gesamte Dauer des Asylverfahrens verpflichtet sind, in der Aufnahmeeinrichtung zu bleiben. Bei allen anderen Asylsuchenden war der Aufenthalt in der Aufnahmeeinrichtung auf höchstens 6 Monate begrenzt. Das Land Bayern hat bereits im Vorfeld des Inkrafttretens des Gesetzes sogenannte Transitzentren eingerichtet, in denen nun zahlreiche Asylsuchende von der Antragstellung bis zur Ausreise oder Abschiebung untergebracht werden sollen. Nach Informationen des Bayerischen Flüchtlingsrates sollen hier Asylsuchende aus Herkunftsländern untergebracht werden, bei denen die Anerkennungsquote unter 50% liegt. Der verlängerte Aufenthalt in der Aufnahmeeinrichtung hat insbesondere Auswirkungen auf den Zugang zum Arbeitsmarkt, der so lange ausgeschlossen ist, wie sich Personen in diesen Einrichtungen befinden. Es ist fraglich, ob dies im Einklang mit europäischen Rechtsvorgaben steht, denen zufolge Asylsuchenden in der Regel nach 9 Monaten der Zugang zum Arbeitsmarkt zu eröffnen ist. Darüber hinaus besteht für Asylsuchende für die Dauer der Verpflichtung, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, die räumliche Beschränkung, sogenannte Residenzpflicht. Sie dürfen daher die Stadt oder den Landkreis, in dem die Aufnahmeeinrichtung liegt, nur mit behördlicher Genehmigung verlassen. Verbot der missbräuchlichen Vaterschaftsanerkennung. Nach dem neu in das bürgerliche Gesetzbuch eingefügten Paragraphen 1597a ist die Anerkennung von Vaterschaften zu verweigern, wenn die Vaterschaft nur zum Zweck beantragt wird, rechtsmissbräuchlich die Einreise oder den Aufenthalt anderer Personen zu ermöglichen. Hintergrund dieser Änderung ist die Diskussion um Fälle, in denen Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit die Vaterschaft für das Kind einer ausländischen Mutter anerkennen. Hierdurch erwirbt nicht nur das Kind den Anspruch auf ein Aufenthaltsrecht, sondern auch die Mutter hat Anspruch auf einen Aufenthaltstitel in Deutschland. Laut der Begründung der Fraktionen von CDU, CSU und SPD zu diesem Teil des Gesetzes haben Bundesländer und Ausländerbehörden wiederholt darauf hingewiesen, dass in vielen derartigen Fällen der Verdacht auf rechtsmissbräuchliche Anerkennung der Vaterschaft vorliege, weil zwischen Mann und Kind bzw. seiner Mutter gar keine sozialfamiliäre Beziehung bestehe. Eine im Jahr 2008 eingeführte Regelung, die den Behörden in diesen Fällen das Recht zur Anfechtung der Vaterschaft einräumte, war vom Bundesverfassungsgericht mit dem Beschluss vom 17. Dezember 2013 für verfassungswidrig erklärt worden. Aus diesem Grund regelt der neue Paragraph nun, dass es in Verdachtsfällen gar nicht mehr zur Anerkennung der Vaterschaft kommen soll. Bei Vorliegen bestimmter Verdachtsmomente ist das Verfahren der Anerkennung daher durch die zuständigen Behörden und/oder die beurkundenden Notare auszusetzen. Diese Verdachtsmomente umfassen: der die Vaterschaft Anerkennende, die Mutter oder das Kind sind vollziehbar ausreisepflichtig. Der die Vaterschaft Anerkennende, die Mutter oder das Kind sind Staatsangehörige eines sicheren Herkunftsstaats im Sinne des Asylgesetzes. Das Fehlen von persönlichen Beziehungen zwischen denen die Vaterschaft Anerkennenden und der Mutter oder dem Kind. Der Verdacht, dass der die Vaterschaft Anerkennende bereits mehrfach die Vaterschaft für die Kinder verschiedener ausländischer Mütter übernommen hat. Der Verdacht, dass der die Vaterschaft Anerkennende eine Bezahlung erhalten hat oder ihm diese in Aussicht gestellt wurde. Die Neuregelung im BGB wird ergänzt durch die Einfügung eines neuen Paragraphen 85a im Aufenthaltsgesetz. Darin werden die Kompetenzen der Ausländerbehörden geregelt, die das mögliche Vorliegen missbräuchlicher Vaterschaftsanerkennungen überprüfen sollen. Die genannten Änderungen im BGB und Aufenthaltsgesetz wurden überraschend in letzter Minute nach den Sachverständigenanhörungen und lediglich einen Tag vor der Abstimmung im Bundestag durch die Fraktionen von CDU, CSU und SPD in das Gesetz eingefügt. Aus diesem Grund war es zivilgesellschaftlichen Organisationen oder anderen Sachverständigen nicht mehr möglich, Stellungnahmen zu dieser Regelung abzugeben. Verpflichtung des Jugendamtes zur Asylantragstellung für unbegleitete Minderjährige. Jugendämter, die unbegleitete Minderjährige in Obhut nehmen, werden durch eine Änderung im Sozialgesetzbuch verpflichtet, für das Kind oder den Jugendlichen unverzüglich Asyl zu beantragen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das Kind oder der Jugendliche internationalen Schutz benötigt. Das Kind oder der Jugendliche sind an der Entscheidung über die Asylantragstellung zu beteiligen. Im Gesetzgebungsverfahren wurde diese Neuerung begrüßt, da es in der Vergangenheit immer wieder zu Verzögerungen bei der Asylantragstellung für unbegleitete Minderjährige gekommen war. Zugleich wurde aber darauf hingewiesen, dass die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe normalerweise nicht im Asylrecht geschult sind. Aus diesem Grund wurde kritisiert, dass bei der Entscheidung über die Asylantragstellung im Gesetz weiterhin nicht die Hinzuziehung einer im Asylrecht fachkundigen Person vorgesehen ist. Abschiebung ohne vorherige Ankündigung bei Personen, die Ausreisehindernisse selbst zu vertreten haben. Nach § 60a Absatz 5 Aufenthaltsgesetz muss die Abschiebung von ausreisepflichtigen Personen, die sich länger als ein Jahr geduldet in Deutschland aufhalten, von den Behörden in der Regel angekündigt werden. Dies gilt nach einem neu eingefügten Satz 5 nun nicht mehr für Personen mit einer Duldung, die vorsätzlich falsche Angaben zur Identität oder Staatsangehörigkeit machen oder die zumutbare Anforderungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung von Ausreisehindernissen nicht erfüllen. Residenzpflicht für Personen, die Ausreisehindernisse selbst zu vertreten haben. Für dieselbe Personengruppe soll künftig eine sogenannte räumliche Beschränkung, Residenzpflicht, für den Bezirk der Ausländerbehörde angeordnet werden, in dem sie ihren Wohnsitz haben. Das bedeutet, dass sie diesen Bezirk der Ausländerbehörde, in der Regel die Stadt oder der Landkreis, nur noch mit behördlicher Genehmigung verlassen dürfen. Abschiebungshaft gegen Gefährder. § 2 Absatz 14 Aufenthaltsgesetz enthält eine Liste von Personengruppen, für die Fluchtgefahr angenommen werden kann und bei denen daher durch ein Gericht abschiebungshaft anzuordnen ist. Diese Liste wird durch Einführung der neuen Nummer 5a um die sogenannten Gefährder erweitert. Diese werden durch das Gesetz definiert als Ausländer, von denen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben dritter oder bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit ausgeht. Ergänzend hierzu wird geregelt, dass Gefährder länger in Abschiebungshaft genommen werden können. Gegen diese Personengruppe konnte schon vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes auf der Grundlage von § 58 Aufenthaltsgesetz durch die oberste Landesbehörde eine sogenannte Abschiebungsanordnung erlassen werden, wenn aufgrund einer durch Tatsachen gestützten Prognose angenommen werden kann, dass von ihnen eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eine terroristische Gefahr ausgeht. Zur Verfassungsmäßigkeit des § 58a Aufenthaltsgesetzes und zu seiner Anwendung in bestimmten Fällen sind in den letzten Monaten übrigens Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes sowie des Bundesverwaltungsgerichtes ergangen. Durch Einfügung eines neuen Satzes in § 62 Absatz 3 Aufenthaltsgesetz wird nun die Möglichkeit geschaffen, Abschiebungshaft gegen die von einer Abschiebungsanordnung betroffenen Personen um bis zu 12 Monate zu verlängern, wenn sich die Beschaffung notwendiger Papiere für die Abschiebung verzögert. An diesen Neuregelungen wurden im Gesetzgebungsverfahren unter anderem verschiedene vage Formulierungen kritisiert, die es Sachverständigen zufolge für den Haftrichter oder die Haftrichterin beinahe unmöglich machen, das Vorliegen von Haftgründen im Einzelfall anhand objektiver Kriterien rechtssicher zu überprüfen. Darüber hinaus bestehe die Gefahr, dass die Abschiebungshaft durch die Neuregelung den Charakter einer Ersatzfreiheitsstrafe oder einer Präventivhaft annehme, was den Vorgaben des Grundgesetzes widerspreche. Die Neuregelungen seien darüber hinaus europarechtswidrig. Elektronische Fußfesseln für Gefährder. Mit dem neuen § 56a wird die Aufenthaltsüberwachung mithilfe sogenannter elektronischer Fußfesseln eingeführt, um eine erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit oder Leib und Leben Dritter abzuwehren. Die Maßnahme muss von einem Gericht angeordnet werden und ist auf Personen beschränkt, gegen die bereits aus Gründen der inneren Sicherheit eine räumliche Beschränkung, Residenzpflicht, eine Wohnortauflage oder ein Kontaktverbot verhängt wurde. Verlängerung des Abschiebungsgewahrsams, § 62b Absatz 1 Aufenthaltsgesetz. Durch eine Änderung dieses Gesetzes wird die Höchstdauer des Abschiebungsgewahrsams, das im Transitbereich eines Flughafens oder in speziellen Unterkünften vollzogen werden kann, von 4 auf 10 Tage verlängert. Wir verlassen jetzt die neuen Gesetze, die die Große Koalition verabschiedet hat, und wenden uns jetzt mit der Zeitschrift Migazin einem Gutachten zu, und zwar über das Kodex für Seenotrettung. Diesen Kodex sollen alle Boote unterzeichnen, die im Mittelmeer unterwegs sind, um Flüchtlinge zu retten, um zu verhindern, dass noch mehr Menschen auf dem Weg nach Europa sterben. Und Organisationen wie Jugend rettet, aber auch Ärzte ohne Grenzen haben sich geweigert, diesen zu unterschreiben. Und es gibt ein Gutachten über diesen Kodex, und der sagt klar, dass dieser Kodex, an dem sich Boote beim Retten von Menschen im Mittelmeer halten sollen, gegen das Völkerrecht verstößt. Und diesen Artikel aus der Migazin vom 4. August wollen wir euch jetzt vorstellen. Ein Bundestagsgutachten stärkt Hilfsorganisationen den Rücken. Der Verhaltenskodex, mit dem Italien die Arbeit der privaten Seenotretter im Mittelmeer einschränken will, verstößt danach gegen das Völkerrecht. Der Versuch Italiens, Hilfsorganisationen bei der Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer einzuschränken, verstößt einem Bundestagsgutachten zufolge gegen Völkerrecht. Das Gutachten der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages sieht die EU-Staaten völkerrechtlich in der Pflicht, bei der Rettung von Menschen aus Seenot zusammenzuarbeiten. Dazu gehöre auch, zivilen Schiffen mit Flüchtlingen an Bord einen Nothafen anzubieten. Damit stützt das Gutachten die Position der Hilfsorganisationen. Italien hat damit gedroht, den Schiffen der privaten Seenotretter das Einlaufen in italienische Häfen zu verweigern, wenn diese nicht einen Verhaltenskodex unterzeichnen, den die Regierung Anfang Juli vorgelegt hatte. In dem Gutachten schreiben die wissenschaftlichen Dienste, hätten die EU-Mitgliedstaaten einen Ermessungsspielraum. Dieser dürfe aber nicht dazu führen, dass die Koordinierung von Rettungsaktionen blockiert wird oder ins Leere läuft. Die Dienste kommen zu dem Ergebnis, dass das im Kodex vorgesehene Verbot, Flüchtlinge auf größere Schiffe wie Frachter oder Containerschiffe umsteigen zu lassen, internationalen Abkommen widerspricht. Jeder Staat müsse dafür sorgen, dass der Kapitän des hilfeleistenden Schiffes so schnell wie möglich die Geretteten absetzen und seinen ursprünglichen Kurs wieder aufnehmen kann. Der Kodex, den die meisten Hilfsorganisationen nicht unterzeichnen wollen, sei zudem nicht rechtsverbindlich. Nach Schätzung werden derzeit mehr als 40% der geretteten Bootsflüchtlinge im Mittelmeer von privaten Hilfsorganisationen aufgenommen. Die innenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Ulla Jelpke, nannte den Verhaltenskodex der italienischen Regierung einen völkerrechtswidrigen Knebelvertrag. Jelpke sagte, es geht offensichtlich nur darum, mutige Aktivisten beim Retten von Schutzsuchenden zu behindern. Die Grünen erklärten, es gebe keine Belege für ein angebliches Fehlverhalten der privaten Seenotrettungsorganisationen. Die Verhaltensmaßregeln, die Beschlagnahme von Schiffen und der Beginn der italienischen Militäroperation vor der libyschen Küste ließen aber befürchten, dass es in der nächsten Zeit weniger Rettungsversuche und mehr Tote im Mittelmeer geben werde, erklärten die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt und die Sprecherin für Flüchtlingspolitik Luise Amtsberg. Der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen, Florian Westphal, bekräftigte im Deutschlandfunk die Weigerung seiner Organisation, den Kodex zu unterschreiben. Ausschlaggebend dafür sei das Verbot, gerettete Menschen an größere Schiffe zu übergeben. Es würde dazu führen, so Westphal, die Rettungskapazitäten einzuschränken. Außerdem akzeptiere Ärzte ohne Grenzen keine bewaffneten italienischen Polizisten auf ihren Schiffen. An den Einsatzorten der Hilfsorganisationen würden grundsätzlich keine Waffen zugelassen, um ihre Neutralität nicht zu gefährden, sagte Westphal. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl kritisierte die Beschlagnahme eines Schiffes der deutschen Organisation Jugend rettet durch die italienischen Behörden und brachte sie in Zusammenhang mit der Weigerung der Organisation, den Kodex zu unterschreiben. Den privaten Seenotrettern gebühre Respekt und Solidarität, so Pro Asyl. Sie hätten Zehntausenden Menschen das Leben gerettet. Die italienischen Behörden hatten die Juventa am Mittwoch im Hafen von Lampedusa beschlagnahmt. Begründet wurde dies mit laufenden Ermittlungen über mögliche Beziehungen zwischen Hilfsorganisationen und Schleusern. Und von dem Kodex, den versucht Italien Organisationen wie Jugend rettet und Ärzte ohne Grenzen aufzudrängen, kommen wir zu einem Aufruf. Diesen Aufruf findet ihr online unter rettung-ist-kein-verbrechen.de. Und hier geht es um die Juventa, das Boot der Organisation Jugend rettet. Dieses wurde beschlagnahmt von der italienischen Regierung. Und zwar aufgrund von Vorwürfen, sie würden mit Schleppern zusammenarbeiten. Wie inzwischen allgemein bekannt ist, sind diese Versuche, die Organisation Jugend rettet zu kriminalisieren. Ja, diese Grundlage ist geliefert worden von Nazis, von der identitären Bewegung, und die italienische Staatsanwaltschaft hat diese Vorwürfe gerne aufgegriffen und diese dazu genutzt, um eben das Boot Juventa zu beschlagnahmen. Und hierzu gibt es einen Aufruf, den ihr unterzeichnen könnt. Wie gesagt, zu finden unter der Homepage rettung-ist-kein-verbrechen.de. Und diesen Aufruf, den wollen wir euch jetzt vorstellen. Und wie gesagt, dieser Aufruf heißt: Stoppt das Sterben, nicht die Rettung. Täglich sterben Menschen beim Versuch, aus Libyen zu fliehen. Im Failed State werden laut einer Erklärung der EU-Außenminister Geflüchtete massiv misshandelt. Doch statt Maßnahmen einzuleiten, um die menschenrechtswidrigen Bedingungen in Libyen zu verbessern, wird die zivile Seenotrettung auf dem Mittelmeer kriminalisiert. Die NGOs haben tausende Menschen das Leben gerettet, die andernfalls ertrunken wären. Seit Monaten werden von italienischen und anderen europäischen PolitikerInnen und Behörden Seenotrettungsorganisationen diffamiert. Für die diversen Behauptungen, wie die Zusammenarbeit zwischen Rettungsorganisationen und Schleppern, gibt es keine ernsthaften Beweise. Am 31.07.17 wurde das Schiff Juventa der Seenotrettungsorganisation Jugend rettet von italienischen Behörden beschlagnahmt. In einem dazugehörigen Durchsuchungsbeschluss wird von einer möglichen Zusammenarbeit mit libyschen Schleppern gesprochen. Dieser Vorfall ereignete sich kurz nachdem die NGO den vorgelegten Code of Conduct des italienischen Innenministeriums nicht unterzeichnet hatte. Verschiedene NGOs haben den Code of Conduct nicht unterzeichnet, weil sie befürchten, dass dadurch ihre Arbeit unzulässig eingeschränkt wird und sie in Konflikt mit dem Völkerrecht geraten. Auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages kommt zu dem Schluss, dass der Code of Conduct völkerrechtswidrig ist. Aber das Bild in der Öffentlichkeit wird durch solche Anschuldigungen trotzdem nachhaltig geschädigt. Dabei sind es gerade diese Organisationen, die gültigen Menschenrechten auf Leben und Sicherheit auf hoher See Geltung verschaffen. Das Recht auf Leben und Sicherheit ist ein fundamentales Recht, auch auf dem Meer. Die NGOs vor Ort helfen Menschen in Not, wo Staaten es nicht tun. Dass ihre Arbeit von eben diesen im nächsten Zuge kriminalisiert werden, ist absurd. Wie groß muss die Verzweiflung sein, wenn Menschen sich auf diesen gefährlichen Weg begeben? Warum wird nicht alles dafür getan, dass sie die Flucht nicht mit dem Leben bezahlen? Wir können nicht akzeptieren, dass weiter tausende Menschen auf dem Mittelmeer elendig ertrinken. Deswegen fordern wir, die Unterstützerinnen und Unterstützer, dieser Erklärung. Erstens, die Juventa muss unverzüglich an Jugendrette zurückgegeben werden, damit sie weiter Geflüchtete aus Seenot retten können. Auch Außenminister Gabriel muss sich bei den italienischen Behörden dafür einsetzen. Gerichte können die Vorwürfe auch prüfen, ohne das Rettungsschiff festzusetzen und damit die dringend notwendige Seenotrettung zu behindern. Zweitens, die angeblichen Beweise gegen Jugend rettet und andere NGOs für kriminelle Aktivitäten müssen vollständig veröffentlicht oder zumindest an die betroffenen Organisationen gesendet werden. Drittens, die Europäische Staatengemeinschaft muss die Seenotrettung mit Schiffen im Mittelmeer übernehmen, damit die NGOs die Arbeit einstellen können. Viertens, bis es eine wirksame staatliche Rettungsmission gibt, müssen die Seenotrettungs-NGOs unterstützt werden, statt sie mit haltlosen Anschuldigungen zu überziehen. Fünftens, statt Geflüchtete mit aller Macht zurück nach Libyen zu bringen oder eine Ausreise zu hindern, müssen die Bedingungen dort so verbessert werden, dass die Menschen nicht mehr aus Angst vor Verfolgung, Folter und Vergewaltigung fliehen müssen. Sechstens, wir fordern sichere und legale Fluchtwege nach Europa. Es ist unerträglich, dass Menschen die Flucht aus Krisengebieten oft mit ihrem Leben bezahlen müssen. Thank you. Von dem Aufgreifen von Vorwürfen von Nazis gegen Organisationen, die Flüchtlinge im Mittelmeer retten, kommen wir zurück in die BRD und befassen uns mit dem NSU. Und beginnen wollen wir hier mit einer Pressemitteilung der Nebenklageanwälte im NSU-Prozess in München. Und diese haben eine Pressemitteilung am 1. August veröffentlicht und die hört ihr jetzt. Presseerklärung von Nebenklagevertretern zum Zwischenstand bei den Plädoyers der Bundesanwaltschaft. Triothese um jeden Preis. Deutungshoheit über den NSU-Komplex um den Preis von Diffamierung und Irreführung. Die Bundesanwaltschaft hat mit ihren Plädoyer versucht, die Deutungshoheit über den NSU-Komplex zurückzuerlangen. Sie hat sich aber nicht darauf beschränkt, ihre lange überholte Triothese auszubuchstabieren, sondern gleichzeitig all diejenigen diffamiert, die ihre Sichtweise nicht teilen, wie unter anderem Obleute der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, Journalisten und Nebenklagevertreter. Wer wie diese meint, dass der NSU mehr als ein abgeschottetes Trio gewesen ist, wurde von Dr. Diemer als Irrlicht bezeichnet und entsprechende Äußerungen als Fliegengesumme. Oberstaatsanwältin Gregor ging so weit zu behaupten, einige Nebenkläger hätten ihren Mandanten versprochen, es hätte an den Tatorten rechte Hintermänner gegeben. Dafür hätten angeblich weder die Ermittlungen des BKA noch die Untersuchungsausschüsse noch das Gerichtsverfahren in seinen 374 Hauptverhandlungstagen Anhaltspunkte erbracht. Diese haltlose Behauptung unterstellt einigen Anwälten standeswidriges Verhalten, spricht dem Mandanten ihr eigenes Urteilsvermögen ab und führt die Öffentlichkeit in die Irre. Zugleich sind diese Angriffe Ausdruck der Schwäche der Argumentation der Bundesanwaltschaft. Es bleibt ihr nicht mehr als die bloße Behauptung. Erstens. Die Bundesanwaltschaft und das Bundeskriminalamt haben nicht nur aus Sicht der Nebenklage nicht alles getan, um weitere Unterstützer insbesondere an den Tatorten zu ermitteln. Auch der zweite Untersuchungsausschuss des Bundestages hat dies mit deutlichen Worten einstimmig festgestellt. Die Aufarbeitung des NSU-Komplexes auf Grundlage dieser mangelhaften Ermittlungen hat daher keineswegs ergeben, dass örtliche Unterstützer des NSU nicht existierten. Vielmehr ist gesichert, dass die Bundesanwaltschaft nach solchen Verdächtigen nicht mit der notwendigen Intensität gesucht hat. Zweitens. Die Bundesanwaltschaft hat daher ihre Position, die Ermittlungen hätten gezeigt, es gäbe keine Unterstützer an den Tatorten, bislang auch nicht belegt. Vielmehr hat sie alles getan, dass diese Ermittlungsinhalte, soweit es überhaupt Ermittlungen in diese Richtung gab, nicht bekannt werden. Anträge von Nebenklagevertretern auf Einsicht in Akten zu diesen Ermittlungen wurden immer wieder abgelehnt. Drittens. In keinem Fall wurde in der Hauptverhandlung vor dem Oberlandesgericht München zu möglichen Unterstützern an Tatorten oder weiteren unbekannten Unterstützern Beweise erhoben. Die Bundesanwaltschaft ist vielmehr Anträge und Fragen aus der Nebenklage zur Aufklärung von konkreten Hinweisen zu Unterstützern an den Tatorten stets mit der Behauptung entgegengetreten, dass diese nicht verfahrensrelevant wären. Viertens. Die Untersuchungsausschüsse hatten keine eigene Ermittlungskompetenz und keine effektiven Möglichkeiten, um selbst weitere Unterstützer oder Mitglieder des NSU zu ermitteln. Fünftens. Auch die Bundesanwaltschaft sieht offensichtlich Lücken in den eigenen Ermittlungen. So hat Oberstaatsanwältin Grecker in ihrem Plädoyer beispielsweise eingeräumt, dass die Herkunft von allein 3 der 20 beim NSU gefundenen Schusswaffen ermittelt wurde. Damit stellt es eine schlicht nicht belegte Behauptung der Bundesanwaltschaft dar, dass der NSU keine örtliche Hilfe beim Ausspähen der zum Teil versteckten Tatorte hatte. Mindestens weitere 17 Schusswaffen, der Sprengstoff und die Munition müssten nach dieser Logik allein von Unwissenden gekommen sein. Das Lied Dönerkiller wäre ohne Kenntnis vom NSU entstanden und der an rechte Szenemagazine versandte sogenannte NSU-Brief wäre von keinem der Adressaten verstanden worden und so weiter. Das verzweifelte Festhalten der Bundesanwaltschaft an der These vom isolierten Trio trotz einer Vielzahl entgegenstehender Hinweise und offener Fragen lässt sich im Wesentlichen durch 2 zentrale Motive erklären. je größer das wissende Netzwerk von Unterstützern war, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Behörden über ihre zahlreichen V-Leute um den NSU herum Kenntnis von dessen Existenz und Taten hatten. Zugleich verstärkt die These vom abgeschotteten Trio das Ausmaß militanter Nazi-Strukturen in Deutschland. Damit wiederholen die Sicherheitsbehörden ihr Verhaltensmuster, das erst die 13-jährige Existenz des NSU mit ermöglichte. Eine Verkehrung der Umstände stellt die Behauptung von Bundesanwalt Dr. Diemer dar, die Verletzten und Hinterbliebenen des NSU-Terrors und die Öffentlichkeit würden verunsichert, wenn man die These des abgeschotteten Trios in Frage stellen würde. Tatsächlich ist die Verunsicherung bei den Familien der Mordopfer und der Bombenanschläge groß, weil weiterhin Unklarheit über das Ausmaß neonazistischer Strukturen, staatliches Wissen und damit auch die eigene weitere Gefährdung besteht. Gerade das liegt in der Mitverantwortung der Bundesanwaltschaft. Wir rufen die Öffentlichkeit dazu auf, die Plädoyers der Nebenklage zahlreich zu besuchen und sich ein eigenes Bild zu machen. Dort werden im Gegensatz zur Bundesanwaltschaft die ideologische und strukturelle Einbettung des NSU in eine organisierte rechte Szene, das staatliche Mitverschulden, die Auswirkungen der Taten auf die Betroffenen und über Jahre hinweg betriebenen strukturellen rassistischen Ermittlungen eine Rolle spielen. In den Plädoyers der Nebenklage werden auch erstmals 6 Familien von durch den NSU Ermordeten, von denen im Prozess niemand als Zeuge gehört wurde, die Möglichkeit haben, selbst oder über ihre Anwälte ihre Sichtweise darzulegen. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Seda Beysal-Schildis, Antonia von der Behrens, Dr. Mehmet Daimergüder, Dr. Björn Eberling, Ferthold Fresenius, Alexander Hoffmann, Carsten Ilius, Stefan Kuhn, Sebastian Schamer und Dr. Per Stolle. Falls ihr mehr wissen wollt zu der Nebenklage im NSU-Prozess, diese findet ihr online unter nsu-nebenklage.de. Am letzten Artikel geht es ebenfalls um den NSU. Es ist ein Artikel aus der Augustausgabe der Konkret und dieser heißt: Im Dienst. Der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags hat seinen Abschlussbericht vorgelegt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Landesämter sind für eine anhaltende Blockade einer umfassenden Aufklärung im NSU-Komplex verantwortlich. Das steht nicht etwa im 1800 Seiten starken Abschlussbericht des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags, sondern im Sondervotum der Partei Die Linke. Während der offizielle Bericht vieles offen lässt, fordert das Votum der Linken mit der Abschaffung nicht nur des V-Mann-Systems, sondern gleich des gesamten Verfassungsschutzes die deutlichsten Konsequenzen aller Beteiligten und, wie stets stolz betont wird, einvernehmlich arbeitenden Fraktionen. Die Regierungsparteien möchten, in der irrigen Annahme, so könnten funktionierende Sicherheitsbehörden geschaffen werden, die Vertrauen genießen, Ausschussmitglied Uli Krötsch, SPD, den Verfassungsschutz weiter ausbauen und die Grünen würden sich mit Reformen zufrieden geben. Dagegen analysieren die Linken die geheimdienstlichen Verstrickungen und Vertuschungen im Detail. Solange nämlich schlichte Gemüter wie der CDU-CSU-Obmann im Ausschuss, Armin Schuster, bei der Präsentation des Abschlussberichtes im Bundestag am 29. Juni die Botschaft an die Täter formulieren: Wir sind da, wir werden nicht aufhören, dieses Thema zu bearbeiten, können sich die bisher unentdeckten Mittäterinnen und Täter im NSU-Umfeld zurücklehnen. Solange rollt man im Bundesamt für Verfassungsschutz vor Lachen durch die Amtsflure, wie einst der Thüringer Verfassungsschutzchef Helmut Röwer mit dem Fahrrad. Und das, obwohl der Ausschussvorsitzende, Ex-Polizist und Saubermann Clemens Binninger, CDU, in der Anhörung meinte: Wir sind nicht für die gute Laune der Exekutive da. Man werde weiter nerven, sagte er. Der Abschlussbericht sei nur ein vorläufiger Schlusspunkt. Die Linke fordert für die kommende Legislatur einen neuen Untersuchungsausschuss, der den Fokus vom NSU-Komplex auf das größere Feld von Rechtsterrorismus und Geheimdiensten öffnen und der gefährlichen Systematik, insbesondere des Inlandsgeheimdienstes, auf den Grund gehen soll. Das wollen auch 24 Nebenklagevertreter der Betroffenen und Opfer des NSU im Münchner Prozess erreichen und benennen in einer Erklärung die Verantwortung des Verfassungsschutzes. Nach allem, was bisher zutage getreten sei, sei man überzeugt, dass die Morde des NSU hätten verhindert werden können, wenn die Verfassungsschutzbehörden das dort vorhandene und bis heute weitgehend zurückgehaltene Wissen dazu genutzt hätten, eine Festnahme von Mundlos, Bönhardt und Schäpe zwischen 1998 und 2000 herbeizuführen. Das NSU-Kerntrio sei keineswegs eine von der eigenen Szene isolierte und abgekapselte Terrorzelle gewesen, stellt wiederum das linke Sondervotum fest, gegen die von den gegenteiligen Ergebnissen der Ausschüsse und des NSU-Prozesses völlig unbeeindruckte Bundesanwaltschaft. Erst am 24. Mai wiederholte der Sitzungsvertreter des Generalbundesanwaltes im NSU-Verfahren, Herbert Diemer, um eine Entdeckung zu vermeiden, beschränkten Bönhardt, Mundlos und Schäpe ihren Kontakt in ihr früheres Umfeld auf das Nötigste. Belege für das Gegenteil verwies Diemer in die Sphäre skandalträchtiger Spekulationen. Sein Beharren auf der Isolation der drei Nazis im Untergrund ist eine Frage der Staatsräson. Denn dass das Trio von Informanten des Verfassungsschutzes förmlich umzingelt war, hatte ja unverzüglich zu hektischen Vertuschungsaktionen geführt. Im Bundesamt für Verfassungsschutz wurden ab dem 11. November 2011 vom zuständigen Referatsleiter Lothar Lingen umfangreiche Aktenvernichtungen zu den V-Leuten der Operation Rennsteig angeordnet. Und zwar, wie der Ausschuss feststellte, wissentlich und willentlich, um seiner Behörde unangenehme Fragen zu ersparen. Innerhalb Jahresfrist sollen nicht nur im Bundesamt für Verfassungsschutz, sondern auch in etlichen Landesämtern rund 400 Aktenordner mit NSU-Bezug geschreddert worden sein. Und bis heute kommt es immer wieder zu Verlusten im relevanten Datenbestand der Dienste. Auch wenn der Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, noch 2015 behauptete, man habe keine Spitzel im NSU-Umfeld platziert, machen zumindest die V-Leute mit sehr unmittelbarem NSU-Bezug das ganze Elend dieses Systems und der amtlichen Lügen deutlich. Zwei von ihnen, die V-Männer Tarif des Bundesamtes und Piatto des Landesamtes in Brandenburg, waren als verurteilte Schwerverbrecher, einer von ihnen direkt aus dem Knast, als Spitzel angeworben worden. Piatto, Carsten Czepanski, saß wegen versuchten Mordes an dem nigerianischen Asylsuchenden Steve Erenhi 1992 im Knast und bot sich angeblich den Brandenburger Verfassungsschützern als Zuträger an, aus Reue, wie er vor dem OLG in München angab. Auch Michael von Dolsberg, Deckname Tarif, war als Nazi an einer brutalen Attacke auf einen jungen Mann und dessen Vater beteiligt, die dabei schwere Verletzungen erlitten. Er habe gezielt zugetreten, gab der Täter zu Protokoll und ergänzte, dass die Personen wie Assis aussahen. Ich meine damit, dass sie einen ungepflegten und dreckigen Eindruck auf mich machten. In einem völlig entpolitisierten Verfahren wurde von Dolsberg zu 3,5 Jahren Haft verurteilt, die er trotz fortgesetzter Nazi-Agitation nicht vollständig absitzen musste. Dolsberg wurde bald danach Informant des Bundesamtes für Verfassungsschutz und hat das Schmerzensgeld in Höhe von 50.000 Mark an seine Opfer, der Vater starb 1997, bis heute nicht bezahlt. Die Fraktion Die Linke fordert in ihrem Sondervotum deshalb für solche Fälle eine Amtshaftung. Sie zeigt am Beispiel des V-Mannes Tarif auch, welche problematischen Konstellationen sich innerhalb der Bundesbehörde entwickelten. Interessant sind die V-Leute ja nur, wenn sie in der Szene einen gewissen Status haben. So gab von Dolsberg das Hetzblättchen Sonnenbanner heraus, in dem zu Terror und Zellenbildung aufgerufen wurde. Das Heft wurde von Mitarbeitern des Bundesamtes für Verfassungsschutz redigiert und auch in einem Versteck von Bönhardt, Schäpe und Mundlos gefunden, schreibt der Journalist Dirk Labs. Die Linke urteilt, dass im Bundesamt für Verfassungsschutz in den 90er und 2000er Jahren ein Selbstverständnis herrschte, das zu einer dramatischen Distanzlosigkeit der eingeschworenen kleinen Gruppe der V-Mann-Führer bis hin zur Kumpanei mit V-Personen wie Tarif, Primus, Corelli und Strontium führte. Anfang Juni tauchte ein weiterer V-Mann mit möglichem NSU-Bezug auf, der damalige Chef der Blood and Honor Division Deutschland, Stefan Pinocchio Lange. Soll der V-Mann Nias gewesen sein, der in enger Verbindung zu weiteren V-Leuten im NSU-Umfeld stand, wie dem Thüringer V-Mann Hagel, der über Einnahmen aus Nazi-Konzerten Spenden für die untergetauchten NSUler sammelte. Unabhängige Recherchen, mittlerweile 13 parlamentarische Untersuchungsausschüsse und der Münchner Prozess, Alle haben sie eine Fülle an Belegen für eine Verstrickung der Geheimdienste in den NSU-Komplex zutage gefördert, ohne dass das bislang für diese Behörden Konsequenzen gehabt hätte. Und das war der linke Medienspiegel im August. Ihr findet online unter medienspiegel.blogsport.de die ganzen Links, die erwähnt wurden. Und wir hören uns wieder am zweiten Donnerstag im September. Alles Gute und einen schönen Sommer. Tschüss.